Als ich im Atelier ankomme, ist niemand da. Der weitläufige, luftartige Raum sieht aus, als hätte der Meister in diesem Moment alles stehen und liegen lassen. Skizzen, Notizen und ganze Nester von Zeichenutensilien über die Arbeitsfläche verteilt. Eine Sitzgruppe in einem entlegenen Winkel des Raumes. Ein Divan, ein paar Louis XV-Stühle mit historischer Polsterung. Zögernd setze ich mich. Die Stühle sind bequemer, als sie aussehen. Ein paar Ewigkeiten später bin ich überzeugt. KL kommt nie. KL, Gespräch über die Unsterblichkeit. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John von Düffel. Bearbeitung Christiane Ohaus. Ähnlichkeiten mit jüngst verstorbenen Ikonen sind nicht zufällig, sondern beabsichtigt. Trotzdem ist der gesamte Inhalt dieses Hörspiels, insbesondere die Äußerungen der handelnden Personen, rein fiktiv. Das Interview und die Gespräche haben nie stattgefunden. Auf dem Nussbaumtisch steht ein Glas Wasser auf einem Silbertablett. Ich kann mich nicht erinnern, wann der Butler das gebracht hat. Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Ihre Interviewzeit beträgt 30 Minuten, 30 Minuten Maximum. Das Gespräch ist aber jederzeit unverzüglich beendet, quand il se lève, wenn er sich erhebt. Bertrand, sein Assistent, hatte mir ein Lächeln geschenkt. Aber in so kurzer Zeit kann man kein philosophisches Gespräch führen, hatte ich protestiert. Une demi-heure, das kommt Ihnen vielleicht kurz vor. Für ihn ist es long, très long. Ich bin ja auch damit einverstanden, aber noch kürzer? Er spricht très vite, vous savez? Er sagt in 15 Minuten mehr als andere in 3 Stunden. Im Übrigen haben Sie es selbst in der Hand. Interessieren Sie ihn? Ich? Ihn? Wie denn? Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir. KL wird unser Gespräch beenden, bevor es begonnen hat. Ich bin noch nicht so weit. Die ganze Zeit habe ich auf KL gewartet. Jetzt hoffe ich auf einmal, dass er nicht kommt. Wenigstens nicht gleich. Ich kann im Grunde gleich gehen. Er kommt. KL betritt den Raum wie zu einer imaginären Musik. Er wirkt jungenhaft, leicht, schwerelos, alterslos, beinahe unkörperlich. Eine Erscheinung. Eine Ikone, die sich so streng entworfen und so wenig verändert hat, dass sie über der Zeit steht. Wie war Ihr Flug? Ich bin mit dem Zug, leider. Er setzt sich auf den Divan, breitet die Arme über die Rückenlehne. Die Spitze seiner schwarzen Lederstiefelette wippt. Stellen Sie mir keine Fragen. Man braucht nicht so zu tun, als würde ich Ihnen antworten. Ich führe überhaupt keine Gespräche mehr mit Leuten, die ich nicht kenne. Jede fremde Frage ist ein Attentat auf meine Gedanken. Wenn ich mich unterhalten will, führe ich Selbstgespräche. Und solange Sie mich dabei nicht stören, dürfen Sie bleiben und mitschreiben. Aber das sagte Bertrand sicher schon, ja? Ja. Sie sehen gar nicht aus wie ein Journalist. Für wen sind Sie denn hier? Ich will es gar nicht wissen. Wenn ich anfange, über Sie nachzudenken, komme ich vom Thema ab. Und ich muss meine Gedanken beisammen halten. Leider schlafe ich im Moment sehr schlecht. Wie so oft im Sommer. Es ist einfach zu hell. Es ist zu viel Licht. Von der Hitze gar nicht zu reden. Letzte Nacht wollte ich ein bisschen in die Luft gehen. Ich hatte mich richtig auf einen nächtlichen Schaufensterbummel gefreut. Aber dann Regen. Schwimmender Regen bis zum Morgen. Tagsüber Sonnenschein, penetranteste Helligkeit. Und dann Nachtregen. Ich kann überhaupt nicht mehr vor die Tür. Wenn die Luft abkühlt, kann sie nicht zu viel Feuchtigkeit aufnehmen. Daher ist nachts die Regenwahrscheinlichkeit höher. KL sieht mich an. Überrascht? Empört? Indigniert? Ja, indigniert, dass es mich gibt. Doch, das ist so und lässt sich nicht ändern. Tagsüber kann ich keinen Schritt mehr tun. Seit der Erfindung des Fotohandys ist das letzte bisschen Distanz vom Erdboden verschwunden. Für wen waren Sie noch mal da? Ich wollte mit Ihnen ein philosophisches Gespräch... Sie wollten mich nicht ablenken, richtig. Ja, man trifft jemanden und ist umringt, wirklich oder virtuell. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so weit kommen würde. Entfernung, sie fehlt der Welt. Wenn jeder erreichbar, wenn alles verfügbar ist, wird Unnahbarkeit zum höchsten Gut. Oder arbeiten Sie auch für eins dieser Stars zum Anfassen, Blätter? Dann frage ich Sie, welche Bedeutung haben Sterne, wenn sie nicht am Himmel stehen? Er fragt nicht mich, sondern sich. Das habe ich jetzt verstanden. Die Wahrheit ist, wir sind uns nicht näher gekommen. Wir haben nur den Abstand verloren. Darin besteht die Tragödie der totalen Erreichbarkeit. Aber das wissen Sie ja so gut wie ich. Ich sage gar nichts. Auch nicht ja. Leider ist mit dem Abstand auch das Bild verschwunden. In welchem Ausmaß? Das ist uns allen, glaube ich, noch nicht klar. Wir tun nur noch so, als gäbe es Bilder. Aber es gibt keine Bilder mehr. Wenn alle Fotografen sind, überall, zu jeder Zeit, dann ist keiner Fotograf und nichts Fotografie. Das Fotografieren hat die Fotografie vernichtet. Ich hoffe, Sie brauchen kein Bild von mir. Ich sage auch nicht nein. Es gibt keine Bilder mehr von mir. Oder mehr Bilder von mir, als Zeit, sie anzuschauen, was dasselbe ist. Was wir Bilder nennen, das sind ja keine Ansichten von etwas, sondern Übergriffe. Die Würde des Fotografierten ist ein Gerücht aus der Vergangenheit. Also das ist der Grund, warum ich beschlossen habe, vor Jahren schon schwarz-weiß zu werden. Ein Bild sagt doch mehr als 1000 Bilder. Und von mir als Kind gibt es 21 Fotos. Oft nur eins pro Jahr. So viel Zeit steckt in einem Bild. Um ihre Bedeutung zurückzugewinnen, müssen die Bilder sich ja rar machen. Um wieder gucken zu können, brauchen wir ein Bildersterben. Ich bitte Gott darum, doch das wird nicht passieren. Ich bin kein Kulturpessimist. Ich bin zuversichtlich, dass die Katze YouTube überlebt und am Ende aller Filmchen wiedergeboren wird, als Tier der Distanz, als das Entfernungswesen mit der größten Würde auf der Welt. Ich habe Hoffnung. Werden wir als tot fotografiert haben und uns die Augen reiben und ansehen und den revolutionärsten aller Gedanken denken. Ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder. Die Bilder haben das Sprechen verlernt. Sie lügen nicht einmal, weil sie längst die Fähigkeit verloren haben, die Wahrheit zu sagen. Alles nur Farbgelaber. Wenn sich das herumgesprochen hat, können wir uns vielleicht wieder unterhalten. Aber Sie sind nicht vom Spiegel. Ich? Nein, nein. Natürlich sind Sie nicht vom Spiegel. Die Schnösel vom Spiegel, die kommen ja immer zu zweit. Ich bin der Kreuzfeuer oder Inquisition. Stellen Fragen und meinen, Sie wissen die Antwort. Dabei erzählen Sie nur Märchen. Ich habe nichts gegen Märchenerzähler, aber die vom Spiegel erzählen Märchen. Obwohl Sie es besser wissen. Das sind ja Märchenzyniker. Sogar wenn Sie den Mund halten, sind Sie ungezogen. Ich hatte mal zwei dieser Spiegelwürstchen hier. Ich glaube, die kommen nie wieder. K.L. scheint zu lächeln bei der Erinnerung. Wen er ins Visier nimmt, dem Gnade Gott. K.L. ist ein unbestechlicher Beobachter und strenger Richter. Seine Urteile auf einem einsamen Niveau von Bosheit. Wie kein zweiter versteht er es, gleichzeitig vornehm und vernichtend zu sein. Je vornehmer, desto vernichtender. Aber ich wollte ja nicht über Sie nachdenken. Und über den Spiegel habe ich ja schon vor Jahren nachgedacht. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin wirklich nicht ganz bei der Sache heute. Schlecht geschlafen und unvollständig aus dem Bett gekommen. Ich bin froh, dass ich mittlerweile noch weniger Schlaf brauche als vor Jahren. Ich bin heilfroh, dass das Schlafbedürfnis nachlässt mit der Zeit. Leider nimmt auch das Gefühl des Wachseins ab. Und Wachheit ist ja für mich Lebenselixier. Müde Menschen können ja nicht aufstehen. Und solche, die sich vor Müdigkeit gehen lassen, schon gar nicht. Ich lasse mich nie gehen. Haben Sie Kinder? Mhm. Ja, da wissen Sie ja die Wichtigkeit von Erziehungsfragen. Gerade wenn man schlecht geschlafen hat. Da zeigt sich ja, ob man eine gute Erziehung genossen hat oder nicht. Ich habe eine gute Erziehung genossen. Also kein anderes Volk der Welt würde nur auf die Idee kommen, Erziehung und Genuss in Verbindung zu bringen. Seine Erziehung genießt man nicht. Keine Sekunde. Man kann sie genossen haben, im Nachhinein. Sie ist einem in Fleisch und Blut übergegangen, hat einem nicht geschadet, sondern im Gegenteil gut getan. Was in etwa die preußische Definition von Genuss wäre, also Genuss in der Vergangenheitsform. Sehr deutsch natürlich, dieses Einverständnis mit der Disziplin, kreuzdeutsch, wenn Sie so wollen. Ich sage das mit einer gewissen Ironie, aber ohne mich darüber lustig zu machen. Die Steifheit und Strenge, das Hanseatische, das Preußische, wer hat sich nicht alles darüber lustig gemacht? Generationen von Hippies und Juppies, die keine fremde Hilfe brauchten, um sich lächerlich zu machen. Das Preußische ist heute exotisch. Ja, die deutsche Mentalität ist auch nicht mehr, was immer war. Im Ausland schon. Da werden wir noch immer für etwas gefürchtet, was wir schon lange nicht mehr sind. Mit Verlaub, aber wollten Sie nicht in erster Linie über sich sprechen? Ich meine nur, dass wir ja, nicht aber wenn ich über die deutsche Mentalität spreche, spreche ich ja über mich. Ich bin ja deutscher als die meisten Deutschen gerade, weil ich schon so lange im Ausland lebe. Ich bin ein deutsches Mentalitätsmuseum, ein Vatikan der deutschen Tugenden, die wandelnde deutsche Tugendenklave. Lachen Sie nicht. Ich lache nicht. Disziplin, Fleiß, Pünktlichkeit. Das steht auf der Liste meiner wichtigsten Eigenschaften noch über Talent und gutem Geschmack. Sie glauben, wer diszipliniert und fleißig ist, der ist nicht wirklich kreativ. Ne? Das glauben Sie doch. Ich? Ein Genie, das nicht raucht, nicht trinkt, ne, Fleisch isst und auch sonst keine Drogen nimmt, ist kein Genie. Das glauben wir alle. Alles, was an einem Genie normal ist, ist eine Täuschung. Genies sind eine Mischung von Kunst und Krawall im Verhältnis 1:3. Was sie zerstören, ist wichtiger als das, was sie schaffen. Im Idealfall sich selbst, mindestens aber die Minibar. Genie ist ein Fulltime-Job. Mir persönlich ist es zu anstrengend. Sie würden sich nicht als Genie bezeichnen. Ich bin doch kein Genie. Die meisten Leute halten Sie dafür. Die meisten Leute halten Haute Couture für eine Käsesorte. Nein. Ich bin kein Genie. Also das wüsste ich. Das Genie wurde erfunden aus Sehnsucht nach dem Außerordentlichen. Ich bin ordentlich, also sehr sogar. Es wurde erfunden, weil wir alle davon träumen, dass es eine Form der Arbeit gibt, die sich nicht einmal anfühlt wie Arbeit, sondern wie höhere Gewalt. Genies warten darauf, dass eine Eingebung sie bekommt. Ich setze mich auf den Hosenboden. Genies werden von Musen geküsst. Ich trinke als höchstes der Gefühle eine Cola Light. Sie haben keine Muse. Oh, was meine Muse sein soll, also das erfahre ich immer nur aus der Zeitung. Und Dämonen haben Sie auch keine? Dämonen? Sie haben sich nie daneben benommen? Ich habe manchmal etwas gesagt, über das sich gewisse Leute noch ein bisschen mehr geärgert haben als beabsichtigt. Aber das lag vor allen Dingen an den Leuten. Ne? Also mein Benehmen war immer tadellos. Ich achte sehr auf Kontenance, auf Haltung. Also was das angeht, funktioniere ich von außen nach innen. Das ist das Hanseatische an mir. Ist man außen tiptop, ist man innerlich aufgeräumt. Sie werden völlig unterschätzt, die äußeren Werte. Probieren Sie es mal aus. Ich probiere es schon die ganze Zeit, falls Kontenance bedeutet, keine Miene zu verziehen. Einen Menschen mit Haltung erkennen Sie auf 100 Meter Entfernung. Und warum? Ja, weil er sich selbst zusieht, mit strengem Blick. So haben sich die alten Griechen übrigens das Verhalten der Menschen erklärt. Ja, die hatten ja verschiedene Göttinnen und Götter. Der Liebe, des Krieges, ne, der Eifersucht, etc. Und je nachdem, von welchem Gott man angeschaut wird, ne, so glaubten sie, verhält man sich auch. Nicht die Götter haben sich wie Menschen aufgeführt, sondern die Menschen wie die Götter, deren Blick auf sie fällt. Verstehen Sie? Ja, der Blick des Betrachters bestimmt, wer sie sind. Deswegen bin ich so wahnsinnig ungern im Fernsehen. Ne? Also, wenn sie von Massen angeschaut werden, werden sie Masse. Aber es schauen doch alle auf Sie. Ja, was keine Rolle spielt, solange ich mein kritischer Zuschauer bin und bleibe. Ich würde es mir ja nie verzeihen, wenn ich die Form verliere. Es gibt im Leben keine größere Bedrohung als den Formverlust. Und das hat mit dem Blick zu tun. Sie merken jedem Menschen an, wer ihn anschaut und wie er sich selbst sieht. Wie streng oder selbstverliebt, akkurat oder nachlässig, in voller Beleuchtung oder mit Weichzeichner. Aus dem Grund nehme ich keine Drohung, nie. Ich will ihn nicht verlieren, meinen unbestechlichen Blick auf mich. Sie waren nie in Gefahr, nie in Versuchung. Ich bin kein toxischer Typ. Also Gifte interessieren mich nicht, außer vielleicht Süßstoff. Nein, die größte Versuchung in meinem Leben sind die hochbezahlten Jobs, die mir angeboten werden. Und die größte Gefahr ist, dass mir nicht gefällt, was ich mache. Meine Arbeit ist mein Privatleben. Bin seit vielen Jahren glücklich mit ihr verheiratet. Und welcher Gott schaut Sie an? Jetzt ist es passiert. Zum ersten Mal verstummt KL und sieht mir ins Gesicht. Definitiv. Dann senkt er den Blick und verharrt in dieser Haltung. Lange. Für seine Verhältnisse sehr lange. Ich habe sein Selbstgespräch unterbrochen. Der Faden, dieser sich schnell abspulende, immer neue Gedanken vernähende Faden, ist gerissen. Es scheint, als wäre KL auf einmal weit weg. Sieht Ihnen noch jemand zu, außer Ihnen? Das ist eine sehr intime Frage. Verzeihung, ich wollte Ihnen nicht... Nein, schon gut. Nur nicht jetzt. Jetzt nicht. Also später vielleicht. Vielleicht antworte ich Ihnen später. Die Tür öffnet sich. Bertrand. Unsere Gesprächszeit ist um. Doch es ist nur der Butler mit einer Cola Light auf einem Silbertablett. Wie kann er wissen, dass der Meister eine Erfrischung braucht und jetzt die beste Gelegenheit ist, sie zu servieren? Gibt es einen geheimen Knopf oder eine Service-App? Oder werden wir abgehört? KL nimmt einen ersten Schluck. Und einen zweiten? Dann sieht er mich an. Zumindest meine ich, seinen Blick hinter den dunklen Gläsern zu spüren. Ganz bestimmt, er fixiert mich. Was für ein Buch soll es denn werden? Buch? Sie wollten doch ein philosophisches Gespräch mit mir führen für dieses Buch, das Sie schreiben. Was soll das werden? Ich sollten Sie nicht langsam mit Ihrem philosophischen Gespräch anfangen? Ich meine, sowas braucht doch sicher seine Zeit. Natürlich hat er sich also doch informiert, wer ich bin und was ich will. Also, worüber reden wir? Wenn ich das sagen darf, das Thema, von dem ich Sie auf keinen Fall abbringen möchte, sind im Großen und Ganzen Sie. Ich? Ja, das Thema eines philosophischen Gesprächs. Ja, ich interessiere mich für Sie als Philosoph. Für Ihre philosophische Meinung von sich und der Welt. Meine philosophische Meinung von mir selbst ist, ich bin kein Philosoph. Mit Verlaub, ich würde eher sagen, das ist Ihre persönliche Meinung. Ach, sind Sie anderer Ansicht? KL trinkt noch einen Schluck Cola, bevor er das Glas abstellt. Ihre persönliche Meinung ist Ihnen natürlich unbenommen. Aber ich habe alle Ihre Interviews der letzten Jahre gelesen und festgestellt, dass Sie immer nur bis zu einem gewissen Punkt gehen und dann vom Thema abkommen. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, die Journalisten stellen Ihnen die falschen Fragen. Eigentlich sind Sie der letzte lebende Philosoph und es wird höchste Zeit, dass Ihnen jemand die richtigen Fragen stellt. Die Journalisten stellen genau die richtigen Fragen, nämlich die, die sie immer stellen. Ich gebe seit einem halben Jahrhundert ein und dasselbe Interview. Ja, aber das ist genau mein Eindruck, dass Sie ganz anders reden könnten, wenn man Sie anders fragen würde und Sie frei wären zu sagen, was Sie wirklich denken. Wie kommen Sie darauf, dass ich nicht frei bin? Natürlich sind Sie frei. Einer der freiesten Menschen unserer Zeit. Aber wenn Sie den Raum hätten, zu sagen, was Sie denken... Wie kommen Sie darauf, dass ich nicht sage, was ich denke? Natürlich tun Sie das, aber wenn Sie den Raum hätten... Ich nehme den Raum, den ich brauche. Sicher, aber die Frage ist doch, warum schrecken ausgerechnet Sie vor einem Buch über sich zurück? Ja, weil ich es nicht brauche. Und die Welt im Übrigen auch nicht. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe vielleicht keine besonders philosophische Meinung von mir, aber eine sehr philosophische vom Buch. Ich wusste, dass Sie etwas in der Art sagen würden, weil Sie in fast allen Interviews mit Ihrer Oberflächlichkeit kokettieren und davon sprechen, dass Sie nur schwadronieren, wenn Sie in Wirklichkeit philosophieren. Also, wenn ich sage, ich schwadroniere, dann schwadroniere ich auch. Auch, ja. Aber nicht nur. Sie philosophieren. Ja, das wüsste ich. Sehen Sie, genau das meine ich mit Koketterie. Ach, ich habe schon vor Jahren aufgehört zu kokettieren. Erst recht mit mir selbst. KL sieht jetzt haarscharf an mir vorbei ins Leere. Zum ersten Mal wirkt er etwas müde oder traurig oder beides. Wenn er jetzt seine behandschuhte Hand hebt und abwinkt, ist es aus. Sie glauben, Sie können mich philosophisch betrachten und schon kommt ein Philosoph dabei raus. Ja, aber so einfach ist das nicht. Wieso nicht? Das wäre doch ganz im Sinne seiner Theorie über die Macht des Betrachters. Nennen Sie mir ein Beispiel, einen Grund für Ihre philosophische Meinung von mir. Nun ja, Sie sind zum Beispiel unsterblich. Unsterblich? Sie werden es abstreiten, aber unsterblicher als Sie ist kein Mensch gewesen. KL befeuchtet kurz seine Lippen, wie um etwas zu erwidern. Schweigt dann aber. Bei seinem hohen Tempo eine Vollbremsung. Sie wollen also, dass ich ein Buch schreibe? Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass ich schreiben kann? Ja, aber Sie schreiben doch. Haben Ihre eigene Zeitschrift. Aber für eine Zeitschrift muss man nicht schreiben können, ne? Nur schwadronieren. Aber für ein Buch. Sie haben wirklich eine hohe Meinung von Büchern. Nicht von allen. Aber von dem Buch, das ich schreiben können müsste. Sie brauchen es ja nicht zu schreiben, nur zu sprechen. Einigermaßen deutlich und möglichst hier rein, in mein Diktaphon. Ach, jeder C-Promi faselt heute ein Buch zusammen und zieht damit durch die Talkshows, um noch mehr darüber zu faseln. Ja, aber das wäre nicht die Idee, sondern... Ein Prominentenbuch. Prominenz schadet dem Buch. Um ein wirklich gutes Buch zu schreiben, muss man unbekannt sein. Es kommt doch aber auf das Buch an. Ich werde der einzige Prominente sein, von dem es kein Buch gibt. Das ist mein Beitrag zur Rettung der deutschen Literatur. Das spricht natürlich für Sie. Obwohl ich schon angefangen hatte, ein Buch zu schreiben. Zwei sogar. Ich hatte aus Versehen eine Folge von Dschungelcamp eingeschaltet. Und da sah ich es auf einmal vor mir, mein Buch, ne? Also samt Einband und Titel. Was denn für ein Titel? Zurück zur Kultur. Aber dann kam diese Anfrage von Germany's Next Topmodel und da stand mir urplötzlich ein ganz anderes Buch vor Augen. Der Titel Zurück zur Natur. Ja, leider schloss ich das aus. Ne? Ganz abgesehen davon, dass wir heute weder Kultur noch Natur besitzen. Uns ist tatsächlich das Kunststück gelungen, jede Natürlichkeit zu verlieren und gleichzeitig kulturell immer weiter zu sinken. Was ja bedeuten würde, wir hätten beide Bücher nötig. Nötig? Also, alles, was wir nötig haben, ist mir suspekt. Meine Leidenschaft ist das Unnötige. Sie wollen wirklich kein Buch schreiben? Lieber ein guter Schwadronneur als ein schlechter Schriftsteller. Einverstanden. Nur mit den richtigen Fragen und auf den Versuch käme es an, würde aus dem Schwadronieren vielleicht ein Philosophieren oder zumindest ein Schwadrosophieren, ein höheres... Schwadrosophieren? Also, haben Sie das gerade erfunden oder hatten Sie sich das vorher überlegt? Die Schwadrosophie haben Sie erfunden. Ich finde, die Stunde ist gekommen, daraus ein Buch zu machen. Ihr Buch als der Schwadrosoph unserer Zeit. Sie haben doch schon angefangen. Verraten Sie mir den ersten Satz Ihres Buches? Nein. Verraten Sie mir wenigstens den Titel des ersten Kapitels? Ja, wollen Sie mir jetzt das ganze Buch aus der Nase ziehen? Gibt es ein ganzes Buch? Nein. Also... Verzicht. Verzicht ist der Titel des ersten Kapitels. Nicht gut? Doch, interessant. Ja, so lautet auch der erste Satz, ne? Also ich verzichte. Nicht gut? Doch. Im Buch der Kultur oder im Buch der Natur? Ich meine, wohin genau wollen Sie damit zurück? Zu beidem. Indem Sie verzichten. Verzicht ist der Anfang von allem. Und übrigens auch das Ende. Der erste und der letzte Satz. Und worauf verzichten Sie, wenn ich fragen darf? K.L. antwortet nicht. Er lächelt nur auf seine zartbittere Weise und streckt die Hand aus, nimmt das halbleere Glas und trinkt in kleinen, gemessenen Schlucken. Trinkt es aus und stellt es zurück. Haargenau auf den Stoffuntersetzer, penibel beinahe, sagt: Ich muss jetzt arbeiten. Und steht auf. Warten Sie, bitte warten Sie. Nur eine letzte Frage, eine allerletzte Antwort, dann verzichte ich auch. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Man kann nicht die Parole ausgeben, zurück zur Kultur, zurück zur Natur und gleichzeitig Cola Light trinken. Man kann nicht von Verzicht reden und dabei dieses Gebräu konsumieren. Aber ich konsumiere nicht. Cola ist für mich kein Genuss, sondern ein Produktionsmittel. Und worauf verzichten Sie? Also gut, letzte Antwort. Mit Verzicht meine ich nicht das, was Sie denken. Keine privaten Dinge. Sonst hätte ich Enthaltsamkeit gesagt. Ich meine den Konsum. Ich konsumiere nichts. Ich bin Produzent durch und durch. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss produzieren. Aber Sie leben doch vom Konsum. Das ist der Widerspruch, der mich ausmacht. Ich arbeite wie am Fließband und produziere Luxus, reinsten Luxus. Das heißt, Sie machen genau das Gegenteil von dem, was Sie den Leuten verkaufen. Sie üben Verzicht und Ihre Kunden schwelgen im Überfluss. Meinen Kunden geht es ums Haben und Zeigen. Mir geht es ums Tun. Haben ist eine Todform der Tätigkeit. Wenn ich an etwas arbeite, ist es das Allerwichtigste. Und wenn ich damit fertig bin, ist es... Sie entwerfen Mode, konsumieren Sie aber nicht. Sie spielen auf meine Garderobe an. Ne? Also das, was ich trage, ist keine Mode, sondern eine Uniform, die ich vor Jahren für mich erfunden habe und die mir die meistgestellte Frage der Welt erspart, was ziehe ich heute bloß an? Verzicht hat enorme Vorteile. Aber wenn alle so denken würden, werden Sie arbeitslos. Na, das tritt nie ein. Die Illusion, dass man Schönheit kaufen und besitzen kann, die ist ja so alt wie die Menschheit. Ist es nicht trotzdem eine Art von Betrug? Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinem Bedürfnis, ne? Den Satz könnte ich mir über den Zeichentisch hängen. Er ist von Karl Marx. Ja, ich weiß, aber er passt eigentlich ganz gut zu Chanel, ne? Schwer zu sagen, wie ernst er das meint. In Gedanken scheint er schon zu zeichnen. Hört er mich noch? Und Sie sind wirklich so bedürfnislos? Mein größtes Bedürfnis ist, arbeiten zu können. Ich bin ein Held der Arbeit, ne? Ein Kommunist am äußersten Ende der Dekadenz. Ne? Nur, dass mich nicht interessiert, was ich bin, sondern einzig und allein, was ich mache, ne? Solange ich es mache. Das war jetzt aber sehr philosophisch. Och, es war auch nicht philosophischer wie alles andere. Als. Jetzt sagen Sie Adieu zu Bertrand. Als. Philosophischer als alles andere. Bertrand steht unbewegt in der Tür. Ich bin ja nicht länger erwünscht. Ich habe die Zeit ganz aus den Augen verloren. Eine halbe Stunde hatten wir gesagt. Es waren genau 27 Minuten 30 Sekunden, sagt Bertrand. Das macht 2 Minuten demi temps gagné. 2,5 Minuten gewonnene Zeit. Thank you. Aber Sie haben hier die Hälfte gestrichen. Die Hälfte? Die entscheidenden Sätze haben Sie alle gestrichen. Er, höchstpersönlich, kaum zu glauben, dass er sich meldet. Wenn auch spät nachts oder früh morgens. Der Wecker zeigt kurz nach 2:30. Nachdem ich ihm die Abschrift unseres Gesprächs geschickt hatte, war ich mir sicher, nie wieder etwas von ihm zu hören. Gestrichen? Aber ich habe doch nichts gestrichen. Wo stecken Sie eigentlich? Zu Hause. Wie schnell können Sie hier sein? In Paris. Mit dem Zug. Vergessen Sie es. Ach, vergessen Sie es einfach. Ist das das Ende? Was? Welches Ende? Das Ende unseres Gesprächs. Gefällt Ihnen der Schluss nicht, so wie er da steht? Weil Sie als Kolumnist einfach Kommunist gemacht haben und mich als Kapitalismuskritiker missbrauchen. Nein, nein, nein. Nein, ich meinte eher den falschen Komparativ. Wenn Sie alles so richtig zitieren würden, wie diesen falschen Komparativ, hätte ich überhaupt kein Problem. Das tut mir leid. Ich kann die übrigen falschen Komparative auch wieder hineinkorrigieren. Das war keine böse Absicht. Warum schreiben Sie nicht einfach, was ich sage? Ich mache das sofort rückgängig. Und füge Sie auch gleich das Allerwichtigste wieder ein. Das wäre? Die Antwort auf die Frage, wer mir zusieht. Sie meinen, wenn Sie im Fernsehen sind, aber Sie sind doch gar nicht... Ich meine dann, wenn mir sonst keiner zusieht, außer mir. Sie haben mir wirklich gesagt, wer Ihnen zusieht, wenn Ihnen sonst keiner zusieht, außer Ihnen? Oh, Ihre einzige interessante Frage, ne? Und was machen Sie? Sie streichen die Antwort. Verzeihung, ich dachte, Sie hätten sich die Antwort darauf vorbehalten. Später, dachte ich, hätten Sie gesagt. Geht es jetzt darum, was Sie dachten? Nein, nein, nein. Ich dachte nur gerade, an diese Antwort würde ich mich erinnern. Geht es jetzt darum, woran Sie sich erinnern? Natürlich nicht. Ich frage mich wirklich, was in Ihrem Kopf vorgeht. Wozu das ganze Gespräch, wenn Sie den springenden Punkt unter den Tisch fallen lassen? Oh. Es tut mir sehr leid. Aber ich hole sofort mein Aufnahmegerät. Moment. Und dann antworten Sie einfach nochmal. Nein, ich wiederhole mich nicht. Alles, was ich über meine Mutter gesagt habe, ist raus. Jede Erwähnung. Sie kommt gar nicht mehr vor. Ihre Mutter? Ja, dabei gebe ich grundsätzlich keine Interviews ohne meine Mutter. Entschuldigung, das tut mir wirklich sehr leid. Noch niemand hat es gewagt, meine Mutter zu streichen. Nicht mal der Spiegel. Sie sind der Erste. Aber doch, nur weil ich dachte, es ist zu persönlich und wenn ich Sie nicht streiche, dann... Sie haben beim Streichen nicht wirklich eine glückliche Hand. Vielleicht sollten Sie lieber die Finger davon lassen. Ja, ja, ich... Danke für den Hinweis. Ich nehme Sie unverzüglich wieder rein, mit dem größten Vergnügen. Nein, wirklich, ich finde das äußerst reizvoll. Was wäre die Schweizer Sophie ohne Ihre Mutter? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie meine Mutter nicht ernst nehmen. Dabei ist sie die größte Philosophin überhaupt. Alles, was an mir philosophisch ist, verdanke ich Ihrem Blick. Sie meinen, wenn sie von oben zusieht? Sehen Sie, Sie erinnern sich an die Antwort. Welche Antwort? Ja, dass sie es ist, die mir zusieht, wenn mir sonst keiner zusieht außer mir. Ich bin im Moment... Ja, was für ein Philosoph sind Sie überhaupt, wenn Sie nicht über Mütter reden wollen? Ah, normalerweise fallen Mütter unter Psychologie. Meine Mutter hat mit Psychologie nichts zu tun. Normalerweise. Sie war eine Insel. Wenn wir uns nah waren, dann durch ihren Abstand zu allem. Und die Liebe? Mutterliebe? Sohnesliebe? Meine Mutter war eine kritische Frau. Unbestechlich, aufrecht und klar, glasklar, bis zuletzt. Mein Kopf habe ich von ihr. Seit ich denken kann, gab es diese Kopf-zu-Kopf-Beziehung zu ihr. Zärtlichkeiten auch, dann und wann. Aber von Küssen ließ sie sich nicht beirren. Nein. Meine Schwester hat das immer wieder vergeblich versucht. Aber so konnte man meiner Mutter nicht kommen. Sie hat sofort erkannt, was dahinter steckt. Hat einem in die Augen geschaut, bis auf den Grund. Und das Wesentliche gesehen. Sie hatte den philosophischen Blick, hat ihn noch. Tragen Sie deswegen Sonnenbrille? Weswegen? Ich dachte nur, sag lieber nichts. Dann haben Sie ausnahmsweise mal recht. Meine Augen sind mein Wunderpunkt. Sie sind so offen. Offenbar ist Kael draußen unterwegs auf einem seiner Nachtspaziergänge. Und was war das Wesentliche, das sie in ihnen erkannt hat, wenn die Frage nicht zu intim ist? Sie sind akustisch gerade sehr schwer zu verstehen. Sie sind zu nah. Ich verstehe Sie wirklich ganz schlecht. Tut mir leid, aber bitte, wer ist durch? Der kommt durch. Der kommt durch. Ist das das Wesentliche, die drei Worte? Es ist die ganze Wahrheit über mich. Und meine Mutter wusste es von Anfang an. Dass Sie durchkommen? Ja, aber wodurch denn? Durch alles. Also, was auch immer ich mir vornehme. Das ist das Wichtigste, was sie mir mitgegeben hat. Diese Gewissheit. Ihre Mutter hat also an Sie geglaubt, Ihre Begabung gefördert. Nein, wozu? Sie wusste ja, dass ich es schaffe. Sie hat Ihr Talent nicht entdeckt und unterstützt? Mein Talent habe ich selbst entdeckt. Aber doch nicht ohne Unterstützung Ihrer Mutter. Es hat sie wenig gekümmert, was ich mache. Eine bessere Unterstützung hätte ich mir ja nicht wünschen können. Aber Sie wussten, dass sie Sie, sagen wir, liebt. Es war wichtiger für mich zu wissen, dass sie mich sieht. Ne? Also auf ihre Art. Dadurch wusste ich immer, wer ich bin. Einer, der durchkommt. Wenn ich fremde Mütter mit ihren Kindern sah, war ich manchmal neidisch, ne? Weil sie sich mehr kümmerten, ne? Bekümmerten, mütterlicher waren. Ne? Es hat Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, worin das Besondere am Blick meiner Mutter bestand. Sie hatte keine Angst um mich. Ja, aber wenn man jemanden liebt, dann schließt Liebe nicht immer die Angst um den anderen ein? Für viele schließt Angst das Gefühl der Liebe ein. Die große, bemutternde Liebe ist ja nur die Kehrseite der Angst. Bei meiner Mutter gab es das nicht. Man hätte es für Lieblosigkeit halten können, ne? So wie man Strenge und Distanz oft mit Kälte verwechselt. Meine Mutter war streng und distanziert, ne? Sehr sogar. Sie behielt immer einen gewissen Abstand, auch in der Umarmung. Und sie hatte eine Art Trost zu spenden, ohne Erbarmen. Ihre Tröstung hatten immer etwas Ironisches, so Spöttisches, manchmal Zurückweisendes, aber nicht von sich weg, ne? Sondern zu mir hin. Sie hat mich immer auf mich selbst zurück, wie sagt man, geworfen, gestoßen, gestupst, ne? Also Letzteres. Es war die einzige Art zu lernen, wie wenig ich brauche, außer mir. Harte Schule. Da, wo bei anderen Müttern die Angst war oder die Liebe, an genau der Stelle war bei meiner Mutter etwas anderes, Wichtigeres, eine Art Selbstbewusstsein für mich. Sie hat Ihnen viel zugetraut und das nötige Selbstvertrauen vermittelt? Vermitteln kann man das nicht. Vertrauen ist da oder nicht da, gegeben oder nicht, wie das Leben. Ne? Und die große Frage ist, was fange ich damit an? Die Antwort darauf kann einem keiner geben. Ne? Erst recht nicht die Person, die einem ihr Vertrauen schenkt. Wer antwortet, misstraut. Wer antwortet, glaubt nicht, dass derjenige, der fragt, die Antwort selber findet. Meine Mutter hat mir nie geantwortet. Klingt, als hätte sie Sie schon sehr früh wie einen Erwachsenen behandelt. Ich klinge verdammt psychologisch. Ich habe sehr früh angefangen, mich selbst zu erziehen. Dann haben Sie also eine gute Erziehung genossen, Ihre eigene. Ja, ich genieße sie noch. Hatten Sie keine anderen Lehrer, Ratgeber, Freunde? Ich habe nie verlernt, eine Insel zu sein. Wie Ihre Mutter? Ja, um eine Insel bilden sich andere Inseln. Und Sie haben sich nie die Unterstützung Ihrer Mutter gewünscht? Das Lob Ihrer Eltern? Beifall? Bestätigung? Total psychologisch. Wenn Sie jemanden stützen, halten Sie ihn fest. Meine Mutter hat mich losgelassen, ne? Laufen lassen. Dadurch entstand ein Weg. Ne? Sie haben doch Kinder. Denken Sie daran. Ah, ich bin nicht sicher, ob das eine so gute Idee wäre, meinen Kindern ihre Erziehung zu überlassen. Das wäre mir offen gesagt zu antiautoritär. Nur was Sie meinen, ist nicht erziehen. Ich habe mich selbst erzogen. Autoritär. Sie waren sehr streng mit sich. Wenn man seinen Weg weiß, ist das einfach. Man braucht ihm nur zu folgen. Konsequent. Eine Bestimmung zu haben, ist die großartigste Vereinfachung der Welt. Ist er in einen Park gegangen? Oder in einen Zoo? Vielleicht ist das hier auch alles gar nicht wahr und Bertrand sitzt in KLs Atelier am Mischpult und spielt wechselnde Soundtracks ein, während der Meister auf dem Laufband einen Nachtspaziergang simuliert. Sind Sie noch da? Wo genau sind Sie eigentlich? Regnet es bei Ihnen? Schwer zu sagen, in der Dunkelheit kaum zu erkennen. KL sagt nichts, so als warte er weiter auf eine Antwort. Irgendwoher ist ein langgezogener Klagelaut zu hören, wie von einem Muli oder Esel. Oder ist es ein Pfau? Das Ganze erscheint mir auf einmal so unwirklich. Als könnte ich hören, was er träumt. Als würde KL durch eine Traumlandschaft wandeln und hätte vergessen, sein Handy auszuschalten. Ich kann mir KL nicht im Regen vorstellen. Ganz und gar unvorstellbar. Er im Regen, ohne Schirm und Schirmträger. Jeder Tropfen wäre ein Anschlag auf sein Werk. Und ein Schirm, den er selbst hält, ein Stilbruch. Ich muss jetzt zurück an den Zeichentisch. Eine Bitte noch. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Ihre Korrekturen und Ergänzungen gerne in dieser Form in das Buch mit aufnehmen, anstatt sie mit Gewalt in unser erstes Gespräch hineinzupressen, das ja weitgehend philosophisch war, während dieses Telefonat im Vergleich dazu eher, ja, wie soll ich sagen... Sagen Sie nicht psychologisch. Nein, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Aber doch über weite Strecken, sagen wir, pädagogisch... Pädagogisch? Nun ja, schließlich ging es um Erziehung. Das war doch nicht pädagogisch. Würden Sie es dann nennen, wenn man über Kindheit und Erziehungsfragen spricht? Ich spreche nie über meine Kindheit. Kleinsein war die größte Zeitverschwendung meines Lebens. Oder darüber, wie früh Sie erwachsen geworden sind, dank der pädagogischen Qualitäten Ihrer Mutter. Wenn ich von den Augen meiner Mutter spreche und davon, wie sie mich anschaut, dann hat das so viel mit Pädagogik zu tun, wie der Glaube, dass Gott alles sieht, mit den Gesetzen der Optik. Kindheit. Unsinn. Wie kommen Sie nur darauf? Ich hatte keine Kindheit. Ich hatte eine Bestimmung. Ne? Immer schon. Ne? Gut, aber... Ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Ne? Eine persönliche Geschichte aus meiner Anfangszeit. Ich hatte gerade meine allererste Kollektion entworfen. In einer Art nächtlichem Schaffensrausch. Ne? Lauter, unerhörtes und verrücktes Zeug. Ne? Tollkühn und unverkäuflich. Mit der Mappe hätte ich mich vielleicht als Assistent bewerben können. Oder besser als Praktikant. Aber ich hatte gehört, dass bei Chanel der Posten des Chefdesigners vakant war. Und bin dann nach Paris gefahren. Ne? Übrigens mit dem Zug seinerzeit. Zuerst habe ich mir ein Zimmer genommen und dann bin ich zum Stammhaus in der Rue Cambon, um meine Mappe beim Pförtner abzugeben. Mit dem Hinweis, ich sei noch bis zum nächsten Morgen in der Stadt und unter der Hotelnummer erreichbar. Danach bin ich ein bisschen spazieren gegangen am Seineufer, wie Wolken. Ich war der König von Frankreich. Mhm. Die Croissants schmeckten, wie Croissants nie wieder geschmeckt haben. Der Café au Lait war der höchste aller Kaffeegenüsse, eine Frühstücksschale voll herzerquickendem, flüssigen Glück. Ich hatte das Gefühl, genau dort angekommen zu sein, wo ich hin wollte. Später bin ich in mein Hotelzimmer zurück, habe mich aufs Bett gelegt und Chanel revolutioniert. Damals hatte ich noch Zeit, erst zu träumen und dann zu zeichnen. Heute habe ich das Träumen professionalisiert und zeichne direkt vom Traum aus der Hand. Aber damals gab es noch keine Deadlines und Termine. Ich lag auf dem Bett in höchster geistiger Bewegung und tat nichts. Als plötzlich das Telefon klingelte. Also, dass ich überrascht war, kann ich jetzt nicht behaupten. Im Grunde hatte ich es immer gewusst. Ich war nur froh, dass erregt, dass es endlich passierte. Also mein Schicksal rief ja an. Auch wenn ich sogar mir klar war, dass Chanel nicht binnen 3 Stunden den Posten des Chefdesigners mit einem verrückten Deutschen ohne Namen besetzt. Das ist sonnenklar. Aber das war die Logik der Realität. Das andere war das Telefon mit seiner Botschaft. Chanel will dich. Verstehen Sie? Ich weiß nicht. Kennen Sie noch dieses Klingeln? Oder sind Sie zu jung dafür? Wissen Sie, diese Telefonklingeln mit Glocke und Klöppel und diesem melancholisch unheilschwangeren Nachklang, der Ring, Ring. Kennen Sie das? Ring, Ring? Ja, manchmal hört man das noch in alten Filmen. Also es klang immer so, als würde das Leben nicht mehr dasselbe sein, wenn man den Hörer abnimmt. Und so war es ja meistens auch in Zeiten, in denen 2 Telefonate am Tag schon Stress bedeuteten. Jedenfalls hörte ich dieses Klingeln und meine Zukunft war entschieden. Ich hatte die Bestätigung, ich brauchte. Eine Bestimmung braucht nicht viel. Sie kommt mit ganz wenig aus. Wie heißt es so schön? Anruf genügt. Dann haben Sie es geschafft. Geschafft hätte ich es auch ohne den Anruf. Eine Bestimmung wäre keine Bestimmung, wenn sie sich so leicht beirren ließe. Und Chanel hat wirklich angerufen? Nach 3 Stunden? Und obwohl Sie damals völlig unbekannt waren? Das weiß ich nicht. Wie? Ich bin ja nicht ans Telefon gegangen. Dass es geklingelt hat, hat mir gereicht. Ne? Ich wusste ja, was ich wissen musste. Ja, aber was haben Sie dann gemacht? Ich bin am nächsten Morgen nach Deutschland zurückgefahren. Wieder mit dem Zug, ne? Aber ganz beflügelt. Ich hatte ja schon die nächste Kollektion im Kopf, sogar 2, und habe die ganze Fahrt darüber gezeichnet, wie ein Wilder. Was hätte ich vergessen, in Hamburg auszusteigen, ne? Und wäre im Kurswagen weiter bis nach Kopenhagen. Und Sie haben nie erfahren, wer damals versucht hat, Sie zu erreichen? Ich nehme an, es war die Rezeption. Ne? In dem Hotel gab es ja größere Reparaturarbeiten. Ne? Vermutlich wollte man mich darüber informieren, dass zwischen 6 und 8 das Wasser abgestellt wird. Dann war die ganze Bestätigung, die Sie aus Ihrem Erlebnis gezogen haben, nur eine Selbsttäuschung? Es war doch keine Täuschung. Chanel hat ja angerufen und mir den Posten des Chefdesigners angeboten. Jahre später. Aber das konnten Sie damals nicht wissen. Und wie ich es wusste. Deswegen erzähle ich es Ihnen ja. Eine Bestimmung zu haben heißt, immun zu sein gegen die Wirklichkeit. Seinen Weg zu gehen, komme was wolle. Einstecken können reicht nicht. Es geht darum, Enttäuschungen in Bestätigungen umzuwandeln. Um die wichtigste künstlerische Begabung, also Minus, Plus zu machen und eine geradezu idiotische Energie aus sämtlichen Widerständen zu ziehen. Der Idiot ist im Unterschied zum Wahnsinnigen in seiner Einfalt glücklich. Ich war glücklich, als ich dieses Klingeln hörte, Ring, Ring, also auf diese ungetrübteste Weise. Ich hätte nicht glücklicher sein können, wenn ich einen wirklich angerufen hätte. Und daraus haben Sie die Kraft geschöpft, weiterzumachen? Ich glaube, dass man immer schon ein Stück weit ist, was man wird. Es gab mich ja noch gar nicht, damals auf dem Hotelbett in Paris. Und gleichzeitig war ich es mehr denn je. Aber was, wenn die Bestimmung, der man folgt, sich als Irrtum herausstellt? Das gibt es nicht. Entweder man hat eine Bestimmung oder man hat keine. Und was ist mit all den brotlosen Künstlern, den verkrachten Existenzen, den verkannten Genies? Die Frage ist, wer schaut sie an? Jemand mag in unseren Augen ja verkracht oder gescheitert sein, aber wer schaut ihn an? Welcher Mensch? Welcher Gott? Von wem fühlt derjenige sich gesehen und wessen Augen traut er? Verstehen Sie? Sie meinen, wenn er jemanden hat, der an ihn glaubt, der ihn vielleicht sogar bewundert, dann... Nein, nein, nein. Es kommt darauf an, dass er jemanden hat, an den er glaubt. Ne? Wir neigen dazu, der Kritik mehr zu glauben als dem Lob. Wer uns verdammt, ist unser Richter. Wer uns toll findet, ist Fußvolk. Es muss schon ein Gott sein oder jemand Großes, der uns anschaut, um uns mit seinem Blick aus dem Vergleich zu heben, außer Konkurrenz. Und auf diese Weise setzt sich auch der Erfolgloseste über die Wirklichkeit hinweg. Sie überschätzen die Wirklichkeit, scheint mir. Ausgerechnet Sie, als Philosoph. Also das erstaunt mich. Wie oft hat die Wirklichkeit falsch gelegen? Und was für peinliche Irrtümer produziert? Nehmen Sie nur Heidi Klump. Heißt die nicht Klump? Die Wahrheit ist, was uns antreibt, ist, wir wollen Wunder vollbringen. Wir wollen dem Gott, der uns anschaut, beweisen, dass er sich nicht in uns täuscht. Wir wollen ihm Recht geben in unseren Werken. Nichts anderes versucht ein Modezeichner, indem er ein Kleid, ein Kostüm entwirft, das den Körper einer schönen Frau, eines schönen Mannes feiert. Er will Gott Recht geben, seiner Schöpfung durch seine Schöpfung. Er will das Wunder der Natur durch die Wunder der Kultur verherrlichen, der Haute Couture. Und er will, dass der Gott, der ihn anschaut, das sieht. Dass er sieht, dass es gut war. Aber wenn ihm sonst keiner zusieht, nur Gott? Ja, gerade dann. Im Übrigen ist es viel tragischer, wenn alle Welt hinguckt und etwas fantastisch findet, von dem man weiß, es ist stümperhaft. Zumindest die Kasse stimmt. Das ist kein Trost. Erfolge oder Misserfolge interessieren mich nicht. Mich interessieren nur Wunder. Es gibt also Wunder. Waren Sie noch nie auf einer Schau? Einer Modenschau? Doch, doch. Dann wissen Sie ja, wie sehr alle im Grunde nur auf das eine warten. Darauf, dass ein Engel durch den Raum geht. Also ein wirklicher Engel, versteht sich. Kein Lametta-Unterwäsche-Engel von Victoria's Secret. Abrupt verfällt K.L. in Schweigen. Die Stille am anderen Ende klingt ausgestorben. Ist er verärgert? Der Irrtum ist zu glauben, der Erfolg gebe uns Recht. Dabei kann es nur ein Wunderrecht geben. Und der Gott, der sieht, dass es gut war. Sein Blick besteht. Erfolg ist flüchtig, launisch und hat einen verdammt schlechten Geschmack. Wir machen uns keine Illusionen über den Erfolg. Uns ist sogar klar, dass Erfolg nichts wirklich Erstrebenswertes ist. Und trotzdem streben wir danach. Und wieso? Ja, weil sich Glauben und Wissen gespalten haben. Die Menschheit hat ja jahrtausende lang mehr geglaubt als gewusst. Und dann hat sie ungefähr ein Jahrhundert lang mehr gewusst als geglaubt. Auch das hat ihr nicht gut getan. Inzwischen wissen wir so gut wie alles und glauben nur noch wieder besseres Wissen an wenig mehr als den Erfolg. Dabei weiß jeder, wie er gemacht wird. Ne? Und dass er im Grunde nichts bedeutet. Noch nie wurde so geheimnislos und unheilig geglaubt wie heute. Genau. Darum geht es mir als Philosoph. Um Glaubensfragen im nicht-religiösen Sinn. Erfolg ist die Religion des Profanen. Sie ist so unheilig, dass sie nicht einmal behaupten muss, Gott sei tot. Er ist für sie gar keine Konkurrenz. Aber ist das Problem nicht, dass wir einfach nicht wissen, woran wir sonst glauben sollen? Deshalb interessiert mich die Frage der Bestimmung so sehr, weil sie weitgehend unabhängig ist vom Erfolg. Weil man im Glauben an seine Bestimmung enorme Durststrecken der Erfolglosigkeit aushält. Und die Durststrecken des Erfolgs. Weil der Erfolg gar nichts stillt. Erfolg ist ja in Wahrheit das, was am unzufriedensten macht. Ich hatte bisher nicht das Problem, aber wenn es jemand wissen muss, dann Sie. Schneller Erfolg ist ja gar kein Erfolg. Shootingstars, das ist ja nichts weiter als... In Wahrheit weiß man erst, ob jemand begabt ist, wenn er sich 20 Jahre im Geschäft hält. Nach 30 Jahren kann man sagen, er fängt an, sich zu bewähren. Aber eine Künstlerpersönlichkeit, die braucht doch etwa 40 Jahre im Beruf, um zu reifen. Alles andere ist Jugendwahn, ne? Na, irgendwie scheint es dann auch eine Frage der Biologie zu sein, ob die Konstitution das mitmacht. Es ist eine philosophische Frage, ne? Eine Frage der Mütter. Und Sie hatten nie Angst davor, dass die Serie Ihre Erfolge abreißt, dass Ihre Kraft und Kreativität Sie verlassen? Angst ist der Anfang einer jeden Idee. Aber sie kann auch lähmen, blockieren. Es gab rückblickend die eine oder andere Schrecksekunde. Ja? Aber genau das ist die Aufgabe, ne? Dass man erfindet, aus der Not erfindet, wie es weitergeht. Dafür muss man sich immer wieder aufs Neue bezaubern. Immer wieder Wunder vollbringen, die man sich selbst nicht zugetraut hätte. Und sich damit überraschen. Was naturgemäß schwerer wird von Jahr zu Jahr. Jetzt hören Sie sich an wie ein Motivationstrainer oder sonst irgendein Prediger der Erfolgsreligion. Dauert das? Dauert was? Das ist die einzige Frage, die zählt. Ne? Nicht, ob das, was man glaubt, wahr oder falsch ist, sondern ob es der Zeit standhält. Ne? Der einzige ernstzunehmende Erfolg im Leben ist die Dauer. Dass es einen zu guter Letzt immer noch gibt. Dauer ist die langsame, aber stetige Annäherung an die Unsterblichkeit. Und dabei sind Illusionen manchmal mächtiger als Wahrheiten. Aber ist der Glaube daran nicht auch eine Frage der Kondition? Ist es nicht wahnsinnig anstrengend, sich ein Leben lang etwas vorzumachen? Dauer ist eine Realität. Nur, um zur Dauer zu kommen, ist so viel nötig an Selbstüberzeugung, an Selbstbetrug. Man braucht nur Gott. Sie wollten doch wissen, woran man noch glauben kann. Gott? Aber hatten wir nicht darüber gesprochen, dass Gott tot ist? Oder würden Sie sagen, er wartet nur ab? Gott ist Zeit. Zeit im Sinne von? Lange Zeit. Ach so. Und Sie haben auch nie, auch nicht für einen Moment an Ihrer Unsterblichkeit gezweifelt? Daran, dass ich durchkomme? Nie. Sie sprachen von Schrecksekunden. So habe ich das nicht gemeint. Wie haben Sie es dann gemeint? Das ist eine wirklich sehr intime Frage. Kein Kommentar. War es der Verlust Ihres Lebensgefährten? Entschuldigen Sie, wenn das zu weit geht. Kein Kommentar. Ich wollte nicht indiskret sein, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nie einen Bruch oder Knacks gab. Dass Sie immer wussten, dass Sie dauern würden als Einziger in dieser Branche, der alle anderen und ihre Moden überlebt. Der Tod meiner Mutter. Verzeihung. Das tut mir wirklich sehr leid. Es muss ein Schock für Sie gewesen sein. Ich bin darüber hinweg. Die Zeit, ich verstehe. Im Gegenteil. Die Zeit ist stehen geblieben. Ja, das ist vielleicht das Einzige, was man sagen kann. Na, glauben Sie nicht, Sie müssten mich trösten. Nein, ich... Das hat sie schon erledigt. Sie ist keine Trösterin, nie gewesen. Meine Mutter hat mich immer für einen Simulanten gehalten, wenn ich krank war, wenn ich Liebeskummer hatte. Doch sie hat es erledigt. Sie sprachen von ihrer spöttisch-ironischen Art. Das Erste, was ich durch ihren Tod gelernt habe, war, dass es keinen Trost gibt. Das Zweite, dass ich keinen brauche. Kann man denn jemanden bedauern, von dem man weiß, dass er durchkommt? Jeder Mensch braucht Trost. Ich stand bei der Beerdigung an ihrem Grab. Die Reden waren gehalten, es wurde ganz still mit einem Mal. Und ich spürte alle Blicke auf mir. Alle bis auf einen. Ihr Blick fehlte. Und es war, als würden sämtliche Trauergäste mir das ansehen. Als wären sie alle nur gekommen, um zu sehen, wie ich mich hielt, ohne ihren Blick. Doch vor mir war diese Grube mit dem Sarg, in dem meine Mutter lag, und die Mitte, der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In dem ich stand und immer gestanden hatte, schob sich in dieses Loch hinein, bis nichts mehr da war. Also gar nichts. Alle Blicke erloschen, alle Lichter aus. Ich stand am Rand meiner Welt. Für ich weiß nicht wie lange. Und dann auf einmal hörte ich sie. Ihre Stimme? Ihr Lachen. Sie lachte. Ich weinte. Plötzlich konnte ich es. Ich muss sehr lange geweint haben. Ne? Und sie hat gelacht. Nicht chemisch, ne? Nö, überhaupt nicht, sondern jung. Ne? So jung und zugleich so wissend. Über alle Entfernungen im Bunde mit mir. Da wurde mir klar, dass sie mich nach wie vor anschaut, ne? dass ihr Blick mich weiter begleiten wird. Ne? Nicht vom Himmel herab, sondern von der Insel aus, die sie immer gewesen ist. Ne? Diese Insel war jetzt ihr Grab. Ist diese halbe Stunde schon um? Wie bitte? Ich rede immer nur eine halbe Stunde. Wie spät ist es? Es ist... Sie haben recht. Ich dachte, es sei viel später. Aber Sie haben wieder mal recht. Es ist erst kurz vor 3. Ich muss Schluss machen. Ja, also dann... Danke, das war... Vielen Dank. Kael ist still. Ich warte, ob er noch etwas sagt. Auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Oder sowas in der Art. Ist er das? Ist das seine Stimme? Zwischen den Worten? Ich horche in ihn hinein. Thank you. Er spricht nicht mehr weit. Er spricht très lentement, hatte Bertrand gesagt. Keinen Satz hätte mich mehr erschüttern können. Der Gedanke geht mir nicht mehr aus dem Kopf, dass K.L., wenn er langsamer spricht, irgendwann ganz aufhören könnte zu sprechen. Dabei hat er ihn schon gesagt. Seinen ersten und letzten Satz. Ich verzichte. Auf einmal steht er im Raum. Er steht da, wo Bertrand gestanden hat. Eben noch oder vor langer Zeit. Sie wollten mich sprechen? K.L. stellt sich an die Fensterfront, als hätte er mich nicht gehört. Er wirkt so unversehrt, so kühl und makellos wie immer, nur sterblich irgendwie. Wollten Sie mich nicht sprechen? Vielleicht ist er taub oder hört im Moment schlecht. K.L. steht wie ein Denkmal vor dem verblassenden Himmel, dem Stadt-Land-Fluss-Panorama. Wie geht es Ihnen? Setzen Sie sich. Hatten Sie einen angenehmen Flug? Ja. Ich wage ihn nicht daran zu erinnern, dass ich immer mit der Bahn fahre und er mein Ticket bezahlt hat. Falls er noch weiß, wer ich bin. Frau und Kinder wohlauf? Sie hatten doch Kinder. Ja, danke. Danke der Nachfrage. Sie stehen ja noch immer. Er spricht wirklich sehr langsam. Ich wollte nicht unhöflich sein. Bitte nach Ihnen. Seine Rückenansicht verrät keine Regung. Offenbar hört er wirklich schlecht. Entschuldigung, aber wollten Sie sich nicht auch setzen? Ich stehe lieber. Ganz wie Sie meinen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was? Ich habe mir Sorgen gemacht. Das sagten Sie bereits. Aber was für welche? Und wenn Sie bitte nicht so brüllen würden. Ich habe ein empfindliches Gehör. Ach, Entschuldigung. Ich kann nur raten, was Sie wirklich haben. Bertrand hat mir am Telefon nichts gesagt. Welcher Bertrand? Nie gehört. Natürlich heißt er nicht Bertrand. Ich habe ihn umbenannt. Ich habe nichts. Sie wollen es mir nicht sagen. Es geht mir gut. Und warum, wenn ich fragen darf, sind Sie dann hier in der Klinik? Es ist keine Klinik, sondern ein Hotel. Ein Hotel? Ich kann in Hamburg nicht in ein normales Hotel gehen. Nicht, wenn ich meine Ruhe haben will. Können wir jetzt zur Sache kommen? Nur noch eine Frage. Warum, wenn Sie nur der Ruhe und Entspannung wegen... Entspannung habe ich nicht gesagt. Ich entspanne nie. Warum? Oh, Verzeihung. Wenn Sie der Ruhe wegen hier sind, ist Ihre Zeit so knapp, sogar noch knapper. Warum wir nur eine Viertelstunde haben? Keine halbe? Ja, man könnte meinen, Ihr Leben habe sich verkürzt. Das folgt nicht daraus. Ein verringertes Zeitangebot bedeutet vor allem eine gestiegene Nachfrage. Die Tage sind noch voller geworden, das Tempo noch höher. Warum spricht er dann langsamer, schweigt häufiger, lässt größere Lücken vor den Antworten, so wie jetzt wieder? Dieses Hotel, müssen Sie wissen, hat eine seltsame Wirkung auf mich. Wenn ich hier bin, wo alle außer mir Patienten sind, regt mich das an. Die Möglichkeit einer Krankheit setzt bei mir unglaubliche Kräfte frei. Abwehrkräfte, Schöpferkräfte, eine Art Bettflucht in die Kreativität. So als ging es darum, vor Ausbruch der Krankheit noch etwas Letztes, Bleibendes zu schaffen. Daher die andere Zeitrechnung. Ich habe, seit ich hier bin, praktisch durchgezeichnet. Und irgendwann im Zeichenrausch beginnt eine andere Zeit, eine nicht messbare, schwer zu kontrollierende. Sehen Sie es mir also nach, wenn ich bisweilen ein wenig abschweife. Ich bin im Moment nicht ganz synchron. Und Sie sind sicher, dass es Ihnen gut geht? Haben Sie sich wenigstens durchchecken lassen, wo Sie schon mal hier sind? Das Entscheidende wird man so nicht herausfinden. Ärzte definieren einen Menschen durch seine Grenzen und Gesetzmäßigkeiten. Ich durch deren Überschreitung. Da zuckt K.L. plötzlich, zuckt zusammen und fasst sich mit der Hand an die Brust. Alles in Ordnung? Kann ich Ihnen helfen? Ein schlimmster Verdacht scheint sich zu bestätigen. KL simuliert bloß, simuliert seine Gesundheit und macht sich vor, er sei hier zu Besuch. Seine Atmung ist flach, unregelmäßig, die Hand über dem Revers verkrampft, eine Kralle in eleganten Handschuhen. Wenn er jetzt umsinkt, muss ich ihn auffangen. Kommen Sie, ich begleite Sie auf die Station. Nein, nein. Ich muss zeichnen. KL tastet erneut die Herzgegend ab. Zieht ein kleines schwarzes Skizzenbuch aus der Brusttasche und fängt fieberhaft an zu zeichnen. Nur eine kurze grafische Notiz. KL scheint einen regelrechten Kreativitätsschub zu erleben. Wir können unser Gespräch auch gerne auf später verschieben, wenn Sie mehr Ruhe haben. Ruhe? Wenn ich Ruhe haben will, nehme ich mir einen Strick. Der Antrieb der Kunst, das ist wie bei einer guten Uhr. Mir die Unruhe, sonst bleibt er stehen. Also bitte, stören Sie mich weiter. Ein bisschen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Sondern gerade so, dass mir die Ideen kommen, die ich nicht hätte, wenn mir niemand auf den Geist ginge. Und das geht die ganze Zeit so in dem Tempo, seit Sie in der Klinik sind? Es fing schon auf dem Friedhof an. Ja, das Grab war der Anfang. Sie waren am Grab Ihrer Mutter? Was soll ich sonst in Hamburg? Ich hatte etwas mit ihr zu besprechen. Mit ihr und mit Ihnen. Ich wollte, dass sie dabei ist, wenn wir über sie telefonieren und ich die Dinge richtig stelle. Sie haben mich vom Friedhof aus angerufen, mitten in der Nacht, allein auf dem Friedhof, bei strömendem Regen? Ich hätte einen Schirm. Ja, dann waren Sie nicht allein. Nein, aber Unsichtbarkeit ist Bertrands Spezialgebiet. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Er mit dem Telefon und Bertrand unterm Schirm am Grab seiner Mutter im Regen. Haben Sie keine nassen Füße bekommen? Nasse Füße? Kann ein KL nasse Füße bekommen? Kann eine Kunstfigur im wirklichen Regen eine Erkältung bekommen? Werden Ihre Füße wirklich nass? Nasse Füße? Meine Aufgabe ist es, so auszusehen, als hätte ich keine. Als gäbe es auf dieser Welt einen Menschen, der keine nassen Füße bekommt. Niemals. Aber die Erkältung kriegen Sie trotzdem. Welche Erkältung? Und vermeiden Sie es, in meiner Gegenwart von Krankheiten zu sprechen, ja? Bitte kein Wort davon. Sie erschaffen den schönen Schein, die Optik des Erhabenen und Unantastbaren, aber die Naturgesetze gelten auch für Sie. Ich bekomme keine Erkältung, habe ich gesagt. Ich dachte, Sie hätten gesagt, es würde nur so aussehen. Nur? Das ist ja wohl die Hauptsache. Aber es bleibt doch beim schönen Schein. Und wie nass können Sie werden und dennoch den Eindruck erwecken, über den Naturgesetzen zu stehen? Schluss damit! Sie verstehen offenbar immer noch nicht, dass es zwischen Schein und Sein keinen Gegensatz gibt. Keine saubere Trennung, nicht einmal einen Unterschied. Alles ist psychosomatisch. Psychosomatisch? Wussten Sie das nicht? Mode ist psychosomatisch. Aufmerksamkeit ist psychosomatisch. Licht, das Licht der Öffentlichkeit, Rampenlicht, Blitzlicht, Augenlicht, alles psychosomatisch. Auch Gerüchte sind psychosomatisch. Nichts auf dieser Welt ist ohne Folgen. Und gar nicht das erfunden. Haben Sie mich verstanden? Ich glaube ja. Ja, dann merken Sie sich das für Ihre Philosophie. Wenn Sein heißt, gesehen zu werden, dann sind Sein und Schein nur eine Frage der Brennweite. Dann sind Körper und Seele, außen und innen, ein und dasselbe. Psychosomatisch. Und diese Klinik, ist sie auch psychosomatisch? Und hat es psychosomatische Gründe, dass Sie beharrlich darauf pochen, es gehe Ihnen gut? Obwohl wir beide wissen, dass Sie hier eingeliefert wurden, weil Sie zusammengebrochen sind. Zusammengebrochen? Wer sagt das? Entschuldigung, das klingt vielleicht etwas drastisch. Wer sagt, dass ich zusammengebrochen bin? Stimmt es denn oder stimmt es nicht? Und ist es nicht tausendmal wichtiger als die Frage, von wem ich es habe? Wer sagt, ich sei zusammengebrochen? Also, alles, einfach, alles deutet darauf hin, dass sie zusammengebrochen sind. Auch wenn sie vermutlich eine andere Erklärung dafür haben. Nein, nein, das stimmt. Wie bitte? Ist es wahr? Ich bin zusammengebrochen. Hier in der Klinik? Nein, bei meiner Mutter. Am Grab? Ja, und was ist denn passiert? Nichts. Ich bin zusammengebrochen. Nach unserem Telefonat. Und dann wurden Sie hier eingeliefert. Was sagen die Ärzte? Was fehlt Ihnen? Schlaf. Wie? Ich bin eingeschlafen. Hier oder? Am Grab meiner Mutter. Auf einmal war ich weg. Ne? Einfach so. Sie sind in Ohnmacht gefallen. Eingeschlafen. Nun, das kann vorkommen. Es war ein langes Telefonat, langer Tag, lange Nacht. In einem Moment habe ich noch fest an Sie gedacht. Im nächsten alles schwarz. Und dann sind Sie zusammengebrochen? Nein, aufgewacht. Hier in der Klinik? An Ihrem Grab. Im Regen? Im Matsch? Im Stehen. Ja, aber... Ja, es war ein Sekundenschlaf. 15 Sekunden, 30 höchstens. Bertrand hat mich gehalten. Wie? Das war alles? Das nennen Sie einen Zusammenbruch, diesen 15-30 Sekundenschlaf? Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Nein, wirklich. Sie sind der Letzte, dem man eine so winzige Auszeit zum Vorwurf machen könnte, bei Ihrer Belastung, Ihrem Schaffenspensum. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. K.L. schweigt, atmet ein, atmet aus. Sie sind überarbeitet. Sie waren schon überarbeitet, als Sie hierher in die Klinik kamen. Und haben dann aus Ihrem Schwächemoment die falsche Konsequenz gezogen, noch mehr zu arbeiten. So als müssten Sie sich und Ihrer Mutter beweisen, dass Sie Ihre Pflicht nicht nur tun, sondern übererfüllen. Dass Pflicht für Sie die Liebe und Leidenschaft Ihres Lebens ist. Sie sind ein Held der Überarbeitung. Und Ihre Diagnose kennen Sie selbst. Wollen Sie nur nicht wahrhaben. Sie sind müde. Ja. Jawohl. Nicht zu fassen. Er stimmt mir zu. Ohne Einschränkung. Nur freue ich mich nicht. Er tut mir leid. Setzen Sie sich doch bitte. Ich will mich nicht setzen. Wenn ich mich setze, schlafe ich sofort ein. Und was wäre so schlimm daran? Schlafen ist menschlich. Doch das ist wahrscheinlich genau das Problem. Ich bin müde. So müde. Er bräuchte nur zu schlafen, dann würde es wieder gut. Aber wie traurig ist das? K.L. kann alles, was er will. Nur nicht ausruhen. Ich habe geglaubt, dass mir das nie passiert. Dass ich schaffe, was ich mir vornehme. Dass ich durchkomme. Immer. Sie haben wirklich gedacht, Sie sind... Unsterblich. Das will ich nicht sagen. Unermüdlich. Sie dachten, Sie müssten nie... Ich will auch nicht sterben sagen. ...die Augen zumachen und schlafen. Was man denkt, ist unwichtig. Wichtig ist, was man glaubt, ne? Und Sie haben es geglaubt. Das ist meine Bestimmung. Und jetzt? Ich verstehe plötzlich. Es ist kein Zusammenbruch im medizinischen Sinne, sondern viel schlimmer. Für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Der Glaube an sich. Um den Bruch seines Urvertrauens in die Unsterblichkeit. Darum geht es. Ich habe nie geglaubt, dass ich unsterblich bin, sondern nur, dass ich durchkomme. Ich bin immer durchgekommen. Durch alles. Also auch durch den Tod? Denn durchkommen heißt doch im Endeffekt... Warum sollte ich mir darüber den Kopf zerbrechen? Wenn er mich anhaben kann, nicht wirklich? Weil etwas von Ihnen bleiben wird, meinen Sie? Ein Werk, das weiterlebt? Ein Werk ist tot. Sobald es vollendet ist. Nein, ich meine die Arbeit daran, das Arbeiten selbst, diese Kraft, die da ist, seit ich denken kann. Aber jetzt sind Sie müde. Och, es geht. Ich bin darüber hinweg. Wie hinweg? Worüber? Ja, über den toten Punkt. Es klang aber nicht nur nach einem toten Punkt, sondern nach etwas Grundsätzlichem. Wenn man müde ist, neigt man zu Grundsatzfragen. Großer Fehler. Das glaube ich Ihnen nicht. Das können Sie mir glauben. Ich kämpfe seit mehreren Generationen gegen die Müdigkeit. Wenn sich jemand damit auskennt, dann ich. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit seiner Müdigkeit umzugehen. Kapitulation oder Überwindung. Ich bin wieder einmal durchgekommen. Danke übrigens. Seinen Mundwinkeln gelingt ein Lächeln, erstaunlich breit, erstaunlich jungenhaft. K.L. hebt seine behandschuhte Hand. Wie, das war alles? Ja, das ist doch sehr viel. Ich bedanke mich herzlich fürs Wachhalten. Ach, dann war das der Grund, warum Sie mich so dringend sprechen wollten. Gut, dass Sie das ansprechen. Das Dringende ganz kurz. Die Minute haben wir doch noch. Bitte, nehmen Sie wieder Platz. Ich staune nicht schlecht, als er sich einen Stuhl heranzieht und genau das tut, was er die ganze Zeit abgelehnt hat. K.L. setzt sich. Einfach so. Der Grund, warum ich Sie hergebeten habe, ist das Buch. Erinnern Sie sich an den ersten und letzten Satz meiner Biografie? Ich verzichte. Und das sollte auch heißen, ich verzichte auf eine Autobiografie. Ja, ich habe mir viel darauf eingebildet, der einzige Prominente ohne Autobiografie zu sein. Einer, den jedes Kind kennt und gleichzeitig der große Unbekannte. Wissen Sie, wie viel Unfreiheit ein Image bedeutet? Deswegen habe ich viele Geschichten von mir erzählt und immer so, dass niemand sicher gehen konnte, ja, sagt er jetzt die Wahrheit oder plaudert er nur? Ich wollte in jedem Moment die Kontrolle über mein Bild, meine Biografie, um ein anderer sein zu können, wenn ich mir nicht gefalle. Ja, das ist Ihnen... Vor allem war es zum Schreiben immer zu früh. Wer seine Autobiografie zu früh schreibt, lässt das Wichtigste aus. Und das Wichtigste ist für mich immer das, was kommt. Wie lange will er denn noch warten, bis er 100 ist? Aber ich habe die Meinung zur autobiografischen Frage geändert. Es ist der Grundfehler aller Autobiografien, dass sie mit einem Endgültigkeitsanspruch geschrieben sind. Als würden sie von etwas scheinbar Abgeschlossenem handeln, der Vergangenheit. Falsch, ganz falsch. Eine Autobiografie, die ihren Namen verdient, muss von dem erzählen, was lebt, nur was offen ist, der unabgeschlossenen Vergangenheit, der Zukunft. Wenn schon Memoiren, dann nicht von dem, was war, sondern was sein wird, Erinnerungen an das, was kommt. Und darüber wollten Sie mit mir sprechen? Hier, ich habe ein paar mögliche Titel für das Buch untereinander geschrieben hier. K.L. zückt sein Notizbuch, sein schwarzes Büchlein. Am Anfang dachte ich, Biografie der nächsten 25 Jahre wäre ein guter Titel oder Untertitel. So, aber eine konkrete Zahl fand ich dann doch nicht so gut. Man kommt ja unwillkürlich ins Rechnen. Es ist sein Ernst, keine Frage. Titelvorschlag schlicht. To do. Oder TBD, Kurzform für to be done. Das klingt mir zu amerikanisch. Nach gute Laune Pragmatismus. Verbietet sich. Lange war NN mein Favorit. Weil man ja nicht wissen kann, wer man sein wird in ein paar Jahren. Ja, also NN ist schon der wahrste Titel von allen. Aber er verkauft sich nicht. Publikumswirksamer wäre sicher sowas wie nicht schlafen, träumen. Doch das klingt, als würde man Rosamunde Pilcher zum kategorischen Imperativ erheben. Nein, nein, nein, nein. Das Beste kommt noch. Sie meinen, der beste Titel? Das Beste kommt noch. Sie wollen Ihr Buch übertiteln mit Das Beste kommt noch? Nicht gut. Es wirkt ein bisschen absurd. Wieso? Trauen Sie mir nicht mehr zu. Sie glauben, ich fange an nachzulassen. Nein, nein, ich meine nur, das Beste, das ist so banal. Sie haben recht, es ist banal, ne? Der Beste sein zu wollen, besser als man selbst, besser als gestern, Tag für Tag, ist das Banalste überhaupt. Und so wollen Sie weitermachen? Immer weiter? Immer im Wettbewerb mit sich selbst? Sie scheinen zu glauben, ich sei in der Midlife-Crisis. Ne? Nein, wirklich nicht. Dann hätte er eine Lebenserwartung von 160. Aber ich hatte so gehofft, dass wenigstens Sie mit Ihrer schier unglaublichen Lebensleistung sich über dieses Rattenrennen erheben könnten. Und ja, ich habe die Kondition eines 20-Jährigen. Ich arbeite sie alle unter den Tisch. Ja. Und alles, was danach kommt, sowieso. Nur hatte ich eben gehofft, dass jemand von Ihrem Format irgendwann über diesem Leistungsdenken stehen würde, auf einer anderen Ebene. Nicht immer nur mit der Stoppuhr in der Hand, sondern gewissermaßen über der Zeit. Oh, man steht nicht über der Zeit, ne? Man fällt aus ihr heraus. Es gibt keine andere Ebene, tut mir leid. Entweder Konkurrenz oder einstweiliger Ruhestand. Ne? Licht an oder Licht aus. Ne? Ein drittes gibt es nicht. Und das hört nie auf. Das hört auf, wenn Sie aufhören. Ne? Der Kampf um Aufmerksamkeit geht doch immer weiter. Immer wieder aufs Neue, im Zweifelsfall ohne Sie. Ja, aber wie können Sie das durchschauen und trotzdem mitspielen? Mit Ihrer Erfahrung, Ihrer Größe, sich immer wieder auf diese Ebene begeben und noch dazu behaupten, das Beste kommt noch. Ja, haben Sie einen besseren Vorschlag? Oder einen anderen? Es geht um die Biografie des Künstlers, der ich sein werde. Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht helfen, sie zu schreiben. Ich habe leider nicht die Zeit dazu. Deswegen habe ich Sie hergebeten. War Ihnen das nicht klar? Nein, Wie sollte es? Ich führe ein philosophisches Gespräch mit Ihnen. Und ein philosophisches Gespräch unter Titel »Das Beste kommt noch« schließen sich definitiv aus. K.L. guckt weniger böse als befürchtet. Er lächelt sogar. Ach, dann verraten Sie mir mal Ihren. Mein Titel? Bei mir entscheidet sich das irgendwie immer erst am Schluss. K.L. ruckt so ungeduldig mit dem Kinn, dass ich die Antwort nicht schuldig bleiben kann. Na, also gut. Mein Arbeitstitel für heute war »Am Bett von K.L.« Aber Sie waren nie an meinem Bett. Da dachte ich noch, dass ich es sein würde. Dann kam ich darauf, mehr auf den Inhalt zu gehen und zu sagen, Gespräch über die Unsterblichkeit. Ja, nur, dass wir nicht über die Unsterblichkeit sprechen, ne? Ja, richtig. Deswegen dachte ich, zur Not nenne ich es schlicht Gespräch über den Tod. Gespräch über den Tod? Ja, dafür spricht der Umstand, dass wir die ganze Zeit über den Tod sprechen. Am Bett, am Grab, alles Todesmotive, Todesthemen. Und das ist ja auch das Philosophische daran. Der Tod ist das einzige Thema der Philosophie, seit Gott tot ist. Aber Gott ist Zeit. Ja, genau. Und Zeit ist Tod. Der Mangel, das Endliche, die ablaufende Frist. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass wir über den Tod reden, dann ist es unser Reden über Zeit. Und dafür gibt es keinen interessanteren Gesprächspartner als Sie. Sie, der Müdigkeitsbezwinger, Schlafverächter und Zeitübersteher, der für den Tod nicht zu sprechen ist. Ich erlaube Ihnen diesen Titel nicht und will ihn auch nie wieder hören. Schade, aber gut, es ist ja bloß ein Titel. Sie haben noch immer nicht begriffen, worum es mir geht. Ne? Es gibt nur einen einzigen Grund zu schreiben, einen wahren. Und der wäre? Das Ende abzuschaffen. Sie wollen das Ende abschaffen? Die Illusion des Endes. Ja, helfen Sie mir dabei. Wir müssen sie abschaffen. Die Illusion des Endes. Und der Müdigkeit. Aber Müdigkeit ist eine Realität. Es gibt sie. Natürlich gibt es Müdigkeit. Aber sie ist nichts Endgültiges. Nur vorläufig. Ne? Wie alles andere. Sie geht vorbei. Und alles, was sie uns über das Ende erzählt, ist erfunden. Ein Überredungsversuch, unsere Sinne zu kapitulieren. K.L. sitzt da, weit zurückgelehnt, die Spitzen beider Zeigefinger an den Lippen, sein Büchlein auf den Knien, hochkonzentriert wie zum Selbstinterview über seine Biografie, auf der Suche nach einem druckreifen Satz. Wir sehen zu viel Ende in den Dingen und zu wenig Anfang. Wir müssen viel mehr auf die Anfänge achten, in allem, was wir tun. Glauben Sie mir. Es gibt kein Ende. Das Beste kommt noch. Hm? K.L. ist eingeschlafen. Tatsächlich eingeschlafen. Seine ruhenden Züge, die toten Maske der Entspannung. Ich höre ihm zu, dem Selbstgespräch seines Atems. Es ist so friedlich. Dann registriere ich im Eingangsbereich Bertrand. Mein Gespräch mit K.L. ist zu Ende. Unwiderruflich. Bertrand zeigt auf seine Armbanduhr. 13 minutes 30 secondes, ihre Gesprächszeit. Une minute et demie, temps gagné. K.L. Gespräch über die Unsterblichkeit. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John von Düffel. Mit Michael Kessler als K.L. und Martin Engler als Philosoph. Komposition Michael Schiefel. Technische Realisation Corinna Gartmann, Gerd-Ulrich Poggensee, Katrin Bolin, Angelika Körber und Jan Merget. Regieassistenz Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2019.